Augen und ein kirschroter Mund. Das ist selbstverständlich schon zum Küssen ein Grund. Das Auge fragt, wirst du auf ewig treu mir sein? Das München sagt, ich hab dich lieb und ich bin dein. Feigenblaue Augen und ein kirschroter Mund machen wie durch Zauber kranke Herzen gesund. Drum schuf der liebe Herrgott in der schönsten Schöpfungsstund feigenblaue Augen und den kirschroten Mund. Blaue Augen und ein kirschroter Mund, das ist selbstverständlich schon zum Küssen ein Grund. Das Auge fragt, wirst du auch ewig treu mir sein? Was München sagt, ich hab dich lieb und ich bin dein. Veilchenblaue Augen und ein kirschroter Mund machen wie durch Zauber kranke Herzen gesund. Drum schuf der liebe Herrgott in der schönsten Schöpfungsstund veilchenblaue Augen und den kirschroten Mund. Blaue Augen und den kirschroten Mund.